Kundgabe 1098. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1939. Wichtigste Aufgabe des Erdendaseins. Die erste Aufgabe des Erdendaseins ist und bleibt die Vervollkommnung der Seele. Und nichts anderes ist so wichtig, dass darüber diese Aufgabe in Vergessenheit geraten darf. Und demnach muss die ganze Erdenzeit ausgefüllt sein mit den Gedanken, wie eine solche Vervollkommnung erreicht werden kann. Es darf der Mensch weder lau noch träge werden. Und immer nur soll der Seele gedacht werden. Immer soll der Mensch bedenken die Wichtigkeit dieser seiner Aufgabe, auf dass er jede Stunde nützet und sich zur Höhe emporarbeitet. Es weiset die Gottheit so oft den Menschen hin auf Dinge, die ihm unverständlich erscheinen, und suchet dadurch die Gedanken dessen anzuregen. Und nur ständige Fühlungnahme mit dem göttlichen Herrn und Heiland hat ein erfolgreiches Streben des Erdenkindes zur Folge. Es wird ihm dann nichts unüberwindlich erscheinen, was zuvor wie ein Berg vor dem geistigen Auge stand. Unermüdlich muss der Mensch streben, und er darf niemals denken, dass er sein Ziel schon erreicht hat. Um dieses auf Erden noch zu erreichen, gehört ein unglaubliches Ringen um die Wahrheit, ein starker, fester Wille und eine kindliche Liebe zu Gott. Und so ein Erdenkind dieses alles anstrebt, ist ihm auch vom Vater im Himmel die Garantie gegeben, dass es sein Ziel erreicht. Und daher soll der Mensch beten unausgesetzt um Kraft zur Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und diese Kraft wird ihn führen auf allen Wegen. Amen.